Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. So, wir haben erklärt, wenn man Metta übt, man fängt an mit Streichhölzern, dann kleine Äste, dann größere, dann größere und immer größere und immer größere, bis alle Welt, das ganze Universum im Feuer von Metta ist. Dann man fängt an mit sich selbst, immer, nichts vergessen. Ich habe euch auch ein paar Tipps gegeben, wenn sie sich bei Selbstübung als goldene Pyramide vorstellen, visualisieren, dann sehen sie goldene Pyramiden in 10 Richtungen überall. Wenn Sie sich als goldene Ei visualisieren, sehen Sie in 10 Richtungen unzählbare goldene Eier. Wunderbare Sache. Aber Schritt nach Schritt, nachdem man sich mit Metta entweder als sich selbst oder irgendwelche Visualisationen, wenn Sie tantrische Meditationen machen, Sie können sich als Yidam visualisieren und dann Metta üben. Muss man natürlich, wenn man Meditation lernt, lernt man Weisheit. Man soll sich an die Methode, an die Tradition halten, aber man kann immer versuchen, wie man es am effektivsten verdaut. Je mehr man Intelligenz anwendet, desto interessanter wird die Meditation. Aber man muss sich immer nach der Tradition halten, das ist sehr wichtig, nicht sich verlassen an eigene Fantasien. Wenn man sich nach Tradition richtet, kann man immer was neue Erfahrungen machen. So, man fängt mit sich selbst. Dann, je nachdem, ob Sie Zeit haben oder nicht, Omitobo. Also je nachdem, wie viel Zeit man hat für die Meditation, einfach muss sich Zeit nehmen. Aber wir sind alle gebunden an unsere Umstände und Bedingungen. Nach der buddhistischen Lehre, alles was wir sind, sind unsere Bedingungen und Umstände. Das sind wir. Deswegen, je nachdem, wie viel Zeit man hat, dann man fängt an mit sich selbst, die 4 Wünsche. Was sind die 4 Wünsche? Soll man lernen? wollen alle so uns alle sehen. Möge ich, Avero homi, abhyapajo homi, anigo homi, sukhiyatanam pariharami. Wenn man auf Pali lernt, ist schön zu hören. Möge ich frei von Feindschaft sein, möge ich frei von Hass sein, möge ich ohne Hindernisse sein, möge ich glücklich sein. Dann, zweite Phase, brechen von den Grenzen kann man durchgehen, schnell, oder wenn man nicht Zeit hat, sich erinnern, eine Person oder zwei Personen von jeder Gruppe, um das Prinzip zu verstehen. Dann, die eigentliche Metta ist Ausstrahlung von dieser Metta an alle Wesen in 10 Richtungen. Und das macht man, wie ich gesagt habe, das kleine Feuer wird vergrößert, bis es ohne Grenzen wird. Und wie fängt man an? Gestern haben wir erklärt. Man fängt an, wo man eben ist. So in Sri Lanka oder Burma, wenn man Metta meditiert, dann natürlich im Kloster. Und hier sind wir im Kloster, dann wir meditieren, dass alle Wesen in diesem Kloster werden ohne Feindschaft, ohne Hass, ohne Hindernisse, werden glücklich. Alle Wesen, wie wir gesagt haben, ohne Ausnahme. Jetzt dann, indem wir Mönche und Nonnen sind, wir sind abhängig von den Laien, dann wir wünschen allen, die diese Kloster unterstützen, die mögen sie ohne Feindschaft sein, ohne Hass, ohne Hindernisse, mögen sie glücklich sein. Dann die Schutzgottheiten, Dharmapalas von dem Kloster, so übt man in Burma oder Thailand. Jeder Kloster hat seine Schutzgottheiten. Dann mögen diese Schutzgottheiten, mögen sie ohne Feindschaft sein, ohne Hass, ohne Hindernisse glücklich sein. Dann erweitert man, wo man sich befindet in dieser Ortschaft, mit Verständnis, dass der Geist, der wahre Geist, hat keine Grenze. Die Grenzen von dem Geist machen wir selbst. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Was sind die Grenzen von dem Geist? Unsere Anhaftungen. Wenn wir anhaften, was gibt es? Gibt es Ego, Ich? Wenn es Ich gibt, was gibt es? Wahre Objekte, die man anhaftet. Wenn Ich gibt, gibt es Du. Wenn Ich, Du gibt, gibt es die Welt. Und wir lernen Metta, damit wir diese positive Energie ohne Anhaftung, wie wir gesagt haben, Gegenteil von Metta ist Hass. Wenn Metta da ist, Liebe da ist, kein Hass. Aber wenn die Reinheit von Liebe aufrecht gehalten werden soll, dann muss die Liebe sich schützen, wie? Durch Nicht-Anhaften. Der ferne Feind von Liebe, den man nicht so klar sehen kann, ist Anhaftung. Solange man anhaftet, die Liebe wird frustriert, wir haben schon gesagt. Deswegen macht man keine Ausnahme. Wenn man Ausnahmen macht, was passiert? Man haftet an die Unterscheidungen. Wenn man haftet an die Unterscheidungen, Anhaftung und Widerstand kommen immer zusammen. Wenn ich an etwas hafte, dann muss ich etwas anderes wieder wegschieben. Ist das nicht so? Also diese Widerstand und Anhaftung sind zwei Seiten von derselben Münze. Das muss man verstehen. Solange man anhaftet, wird man bestimmt Widerstand haben. So, wenn man Widerstand hat, ist es, weil man haftet. Es ist leicht zu reden, aber schwer zu praktizieren, muss man viel üben. Warum ist es so wichtig, dass man Samadhi übt? In Samadhi gibt es Upekha, Unparteilichkeit des Geistes. In Samadhi, wenn man in Samadhi ist, was passiert? Man haftet nicht an das an angenehme Empfindung und man wehrt sich nicht gegen unangenehme Empfindung. Das heißt Samadhi. Wahre Samadhi, wie können wir überprüfen, ob wir wahre Konzentration haben? Wenn wir wahre Konzentration haben, wir haften nicht an angenehmes Gefühl und wir wehren uns nicht gegen unangenehme. Wenn man so übt, dann kann man lange, lange Zeit sitzen bleiben und der Geist und der Körper werden entspannt. Wenn man nicht so übt, dann gibt es so viel Spannung im Körper und im Geist, wegen diesem Komplex von Anhaften und Wegschaffen. Die kommen immer zusammen. So. Dann, mit dem Verständnis, dass der Geist ist ohne Grenzen, dass die Grenzen wir machen selbst, wir vergrößern das Objekt. Erst in dem Kloster, dann die Schutzgottheiten und so weiter. Dann, was immer, wo man sich befindet in dieser Ortschaft, hier ist, ich weiß nicht, Sachsen, dann Deutschland, dann Europa, dann diese Welt. Und dann, wir haben gesagt, alle Wesen in 10 Richtungen. Gestern haben wir Metta-Sutta gelernt, was bedeutet ohne Ausnahme. Jetzt ohne Ausnahme in der praktischen Methode, wie es in den Schriften erklärt wird, in den Shastras erklärt wird, sind 12 Objekte. 12 Objekte enthalten alle Wesen, ohne Ausnahme. Jetzt, wenn man Metta übt, wir haben schon erklärt, wenn man Liebe übt, was ist wichtig? Man übt Nicht-Unterscheidung in Unterscheidung und Unterscheidung in Nicht-Unterscheidung. Wenn man natürlich die Versenkung von Liebe hat, von Metta hat, dann man unterscheidet nicht, weil man ist mit einem Konzept verbunden, nur einem Konzept. Deswegen keine Zeit zu unterscheiden. Aber Metta muss man nicht nur in Samadhi üben, aber auch im täglichen Leben. Wir haben gestern gelernt, in Metta Sutta, Metta, Liebe ist eine aktive Einstellung. Nicht wahr? Mögen sich die Menschen nicht betrügen, mögen sie die Menschen nicht sich gegenseitig schaden, steht in Metta Sutta, nicht wahr? So ist eine aktive Einstellung. Dann auch im täglichen Leben, wenn wir glücklich leben möchten, wir müssen diese Einstellung üben. Und wenn wir nicht in Samadhi sind, wir sehen, hier ist eine Frau, hier ist ein Mann, hier ist ein guter Mann, hier ist ein schlechter Mann, hier ist ein großes Tier, hier ist eine kleine. Alle möglichen Unterschiede gibt es, sobald man mit dem normalen täglichen Geist arbeitet. Täglicher Geist ist alles auf Unterscheidung basiert. In Samadhi, diese Unterscheidungen gehen weg, weil man sich versenkt in ein Konzept, in eine Realität. Aber im täglichen Leben, egal, auch ob wir erleuchtet sind oder nicht erleuchtet sind, tägliche Leben ist immer mit Unterscheidung. Wenn ich nicht weiß, dass da die Tür ist, ich kann nicht aus diesem Raum weg, nicht wahr? Müssen wir immer unterscheiden. Aber indem wir unterscheiden, wir lernen durch Metta, durch die vier grenzlose Zustände des Geistes, die im Buddhismus alle positive Empfindungen sozusagen zusammenfassen. Wir lernen in Unterscheidung nicht anhaften. Wenn wir das lernen, wir lernen im Sinne von der Lehre zu leben. Wenn wir nicht so leben, wir leben nicht im Sinne von der Lehre. Wenn wir Buddhismus lernen, wir lernen unterscheiden, aber ohne Anhaftung. Das ist die Bedeutung von bedingten Entstehung. Und alle buddhistischen Traditionen lehren, das ist, was der Buddha unter dem Baum von Erleuchtung erlebt hat. Bedingte Entstehung. In bedingten Entstehung gibt es Unterscheiden, aber ohne Anhaften. Deswegen in bedingten Entstehung alles ist gleichmäßig. Das ist, was zu verwirklichen ist. Wenn wir das verwirklichen, wir haben Erleuchtung erreicht. Wenn wir das nicht verwirklicht haben, wir lernen. Deswegen die Voraussetzung für bedingte Entstehung ist die Gleichheit von den Phänomenen. Und die vier grenzlose Zustände, von denen wir in diesem Retreat gelernt haben, das ist der Mittel, damit wir lernen, im Prozess von Unterscheiden nicht anzuhaften. So, deswegen dann, in der Tradition wird es gelernt, alle Wesen werden zusammengefasst als fünf Objekte ohne Unterscheidung und sieben Objekte mit Unterscheidung. Mit Verständnis, dass auf Nicht-Unterscheidung soll man auch nicht anhaften. Wenn man haftet an Leerheit, es ist keine Leerheit. Wenn man haftet an Unterscheidung, das ist Leiden. Wenn man haftet an Leerheit, das ist auch Leiden. Was immer man anhaftet, ist Leiden. Deswegen, wenn man das versteht, versteht man, dass die wahre Praxis ist, nicht unterscheiden und unterscheiden als ein Prozess zu sehen, ein Prozess von Loslassen. Wenn wir alles losgelassen haben, dann sind wir Buddhas, aber es wird eine Weile dauern. Es ist nicht so leicht, alles loszulassen. Aber man fängt an mit kleinem Loslassen und man lernt allmählich größere und größere Loslassen, nicht wahr? Aber irgendwo, irgendwie muss man anfangen. Indem man angefangen hat, man hat Vertrauen an die Lehre. Wenn man nicht angefangen hat, man hat keine Vertrauen. Ist das so? Tung-tung. So, wir haben jetzt Vertrauen an die Lehre, deswegen sind wir Mönche und Nonnen. Dann fangen wir an mit Kleinen und lernen wir langsam, langsam, größer und größer. Und wir lernen indem, wenn wir lernen diese Praxis in Metta, indem wir sehen, dass die in Liebe Unterscheidung und Nicht-Unterscheidung schmelzen zusammen. Deswegen in Sutras haben wir gelernt, in Liebe Praxis darf man nicht Ausnahmen machen. Alle Wesen sind eine Familie. So, dann, was sind die fünf Objekte ohne Unterscheidung? Schreiben Sie das auf. Sabbe, Satta, alle Wesen. Sabbe, Satta. Wenn Sie später Visuddhimagga lesen, der Buddha Gosha schreibt, dass Satta, Wesen, ist deriviert von dem Pali-Wort Satch, was heißt anhaften. Wir sind Wesen, indem wir anhaften. Ist Buddha ein Wesen? Ja. Nein. Deswegen auf Chinesisch schreibt man Buddha Mensch und Nein. Zwei. Ren, er kann erklären. Fo heißt Ren und Fei. Fei heißt nicht. Der Buddha ist kein Wesen, in dem er nicht anhaftet. Wir sind Wesen, in dem wir noch Subjekt von Anhaftungen sind. Wenn wir bessere Wesen sind, dann sind wir Subjekte von kleinen Anhaftungen. Aber alle Wesen sind Subjekte von Anhaftung. Der Buddha ist nicht Subjekt von Anhaftung, weil er Dharmakaya, Fashen. Fashen kann man nicht greifen. Nach der Lehre von Mahayana sogar der Arahat hat noch gewisse Gewohnheiten. Deswegen er ist noch auch ein Wesen in diesem Sinne. Im Buddhismus, wir glauben nicht an Ich. Unsere Ich sind unsere Gewohnheiten. Der Buddha hat keine Gewohnheiten. Deswegen ist der Dharmakaya, Fashen. So, Sabbe Sata, alle Wesen, Sabbe Pana, wir sind Alle sind Wesen, alle sind Pana. Pana ist von Prana, Chi. Alle, die Bioenergie haben. Wir leben, indem wir Bioenergie haben. Deswegen ist allgemein ohne Unterscheidung. Auch kleine Insekten leben, indem sie Bioenergie haben. Auch die Götter leben, indem sie Bioenergie haben. Diese Bioenergie heißt Prana. In Buddhismus heißt auch Lebensfakultät. Minken. Okay, können Sie bitte nochmal wiederholen bei dem Satz, alle Wesen? Alle Wesen? Ja. Sabbe Satta. Sabbe Satta, Sabbe Pana. Sabbe Pana. Sabbe. S-A-B-B-E. Sabbe Satta. S-A-T-T-E. Satta. Sabbe. Sabbe Satta. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, bhuta, alle die entstanden sind. Wir leben, indem wir entstanden sind. Wenn wir nicht entstanden wurden, dann leben wir halt nicht. So, das sind alle allgemeine, gemeinsame Eigenschaften von den Wesen, in dem sie leben. Sie sind Wesen, sie haben Bioenergie und sie sind entstanden. Und Sabbe Pugala, P-U-G-G-A-L-A, Pugala, Sabbe Pugala, alle Persönlichkeiten. Wir sind Wesen, in dem wir Persönlichkeit haben. Nicht mal zwei Mäuse sind gleich. Alle Wesen haben Persönlichkeit. Nach der Lehre von Buddhismus, diese Persönlichkeit ist durch Karma. Durch Karma kommt Persönlichkeit. Alle Wesen, in denen sie geboren sind, sind mit Karma versehen, dann sie haben Persönlichkeit. Vasubandhu sagt in Abhidharma Kosha, Karma ja loka vaichitriyam. Diese Verschiedenheit in der Welt ist durch Karma definiert. So, alle Wesen sind Individuen, deswegen die Wesen müssen wir respektieren. Und Sabbe Atta Bhava Paryapana. Atta heißt selbst. Wo? Bhava heißt Phänomen. Paryapana heißt versehen, haben. Alle die, was ist in Buddhismus, wir glauben nicht an Atta, Atman, an selbst. Dann was gibt es? Die Aggregate von Existenz. Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Wille, Faktoren und Bewusstsein. Das heißt 5 Skandas, 5 Aggregate. Also alle, die mit Aggregaten versehen sind, kann man übersetzen. Das sind Wesen. Alle Wesen sind so. Ohne Ausnahme, wenn sie keine Aggregate zusammen haben, dann sind sie keine Wesen. Das sind dann 5 Objekte ohne Unterscheidung. Alle Wesen sind so. Sie sind Wesen, haben Bioenergie, sie sind entstanden. Sie haben Individualität und sie haben Aggregate, die sie definieren. Ob sie es wollen oder nicht, so ist es. Was war ein Sabbe Bhuta gewesen? Bhuta heißt entstehen. Von dem Sanskrit-Wurzel Bhu Bhubhavati. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe pugala, sabbe atabhava paryapana. Atabhava, atata, a. Bhava, bha, ava, a. Bhava, paryapana. P-A-R-I-Y A-P-A-N-N 2-N A. Jetzt mit Unterscheidung. Und Unterscheidungen gibt es drei, die wichtigsten Unterscheidungen. In der Welt gibt es Unterscheidungen ohne Grenzen. Grenzlose Unterscheidungen. Aber die drei, dann schließen alle Unterscheidungen an. Und welche drei? Erst, wir sind entweder weiblichen oder männlichen. Sabba. Itio sabbe purisa. Alle weiblichen und alle männlichen. Sabba itio. Sabbe purisa. Dann, wir sind entweder edle Wesen, die schon unmittelbar Objekt der Befreiung realisiert haben, oder wir sind Fangfu, gewöhnliche Wesen. Das ist die zweite Unterscheidung. Sabbe Arya, Sabbe Anarya. Oder wir sind Sabbe Deva, nach dem Schicksal, wir sind entweder Geta, Sabbe Manusa, aber wir sind Menschen. Oder Sabbe Vinipatika, oder wir befinden uns in den schlechten Schicksalen, so wie hungrige Geister in der Hölle. Oder als Tiere, die sind Vinipatika, die sind niedergefallen in dem Sinne, dass sie keine Intelligenz haben, um diese Freiheit von Erleuchtung zu bekommen. So, dann, wir haben insgesamt 12 Objekte, die alle Wesen zusammenfassen und die uns zeigen, dass Unterscheidung und Nicht-Unterscheidung sollen wir als ein Prozess sehen im Sinne von Metta, von Liebe. Und jetzt diese 12 Objekte, also alle Wesen, befinden sich in 10 Richtungen, ja? Nach dem Gesetz von Mandala, vor uns ist Ost. Warum? Weil die Sonne der Weisheit erscheint vor uns. Und von Osten kommt die Sonne. Die wahre Sonne ist die Sonne der Weisheit, die uns retten wird. Deswegen in Indien, höchste Gottheit ist die Sonne. In den Vedas, höchste Gottheit ist die Sonne. Die heißt Savitri. In Indien, die Hindus, sobald sie aufstehen, gleich rezitieren sie Mantra von der Sonne, von Savitri. Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varneyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Heiligste Mantra der Vedas. Mantra der Sonne. Wahre Sonne ist die Weisheit. Diese Sonne, das wir sehen, da stellt diese Weisheit dar. Und die Weisheit ist, dass nach diesem Mantra, das kontrolliert oben, hier und unten alles. So wie die Sonne. Die alten Inder wussten schon, dass unsere kleine Erde sich um Sonne dreht. So, dann man fängt an mit Osten, man schließt die Augen und dann Purimaya Disaya in östlichen Richtung. Purimaya Disaya Sabbe Satta Sabbe Pana Sabbe Bhuta Sabbe Pugala Sabbe Atabhava Paryapana Sabba Itiyo Sabbe Purisa Sabbe Arya Sabbe Anarya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinipatika Avera Avera Huntu Abhyapaja Huntu Aniga Huntu Sukhiyatanam Pariharantu. Im östlichen Richtung. Was immer es an Wesen gibt, was immer es an denen, die Bioenergie haben, was immer es an denen, die entstanden sind, was immer es für Individuen gibt, was immer es für Wesen, die Aggregate haben, was immer es für Weiblichen, für Männlichen, für Edlen, für normalen, weltlichen Menschen, für Götter, für Menschen und für die Wesen in schlechten Schicksalen gibt, mögen sie alle frei von Feindschaft sein, frei von Hass, frei von Hindernissen und glücklich sein. So, dann östliche Richtung. Nach östlicher Richtung, Gegensatz der Richtung. Welche Richtung? Ost, West. Paschimaya Disaya. West ist Paschima. Paschimaya Disaya. Sabbe Satta. Sabbe Bhuta. Sabbe Satta, Sabbe Pana, Sabbe Bhuta, Sabbe Pugala, Sabbe Atabhava Paryapana, Sabba Itiyo, Sabbe Purisa, Sabbe Arya, Sabbe Anarya, Sabbe Deva, Sabbe Manusa, Sabbe Vinipatika, Avera Huntu, Abhyapaja Huntu, Aniga Huntu, Sukhi Atanam Pariharantu. Wenn Sie nicht Zeit haben, Sie machen das zusammen. Wenn Sie Zeit haben, in Burma oder Thailand muss man immer getrennt. Erst Sabbe Satta, Avera Huntu, Abhyapaja Huntu, Aniga Huntu, Sukhiyatanam Pariharantu, Sabbe Pana. Aber wenn Sie nicht so viel Zeit haben, dann alles. Jetzt in unserem Kloster in Burma, wo ich gelernt habe, dann man übt 480 Versenkungen. Warum 480? Jedes Mal, wenn man Objekt ändert, muss man raus aus Versenkung. Dann sie haben 12 Objekte, 10 Richtungen und 4 Wünsche. Dann, das macht 480, nicht wahr? Dadurch der Geist wird sehr flexibel, geht in Versenkung raus, geht raus, geht raus, geht raus. Und so 480 Versenkungen innerhalb von, da sitzt man 1,5 Stunde im Park, innerhalb von 1,5 Stunde, 480 Mal in Versenkung raus, in Versenkung raus. Wenn man die Samadhi lernt, man lernt stundenlang und man lernt auch eine Minute oder ein paar Sekunden nur. Das ist dann Meisterschaft. Wenn Subhuti, der Held von Pragya Paramita Sutras, wenn er betteln ging, dann bei jedem Haus, wo er etwas bekommen hat, ist er in Metta-Versenkung gegangen und wieder raus. So kann man der Shariputra, wenn er zum Bettelgang gegangen ist, was hat er gemacht? Vor jedem Haus, wo er was bekommen hat, ist er in Nirodha Samapati gegangen. Sogar Nirodha Samapati kann man für ein paar Sekunden. So, dann jetzt westliche Richtung. Danach kommt südliche Richtung. Dakshinaya Disaya. In südlichen Richtung alle Wesen, alle, die Bioenergie haben, alle, die entstanden sind, alle, die Individualität haben, alle, die Aggregate haben, alle, die weiblichen, männlichen, Arias, Nicht-Arias, Getter, Menschen und von niedrigen Schicksalen, mögen sie 4 Wünsche. Dann sieht Nord, Vama Disaya. Wir haben gelernt, diese Mantra von großem Mitgefühl. Der Bodhisattva Avalokiteshvara steht auf der linken Seite, um alles Schwarzes zu besiegen. Dann Nebenrichtungen, Anudisa. Nebenrichtungen gibt es auch 4. Erst man fängt an mit Südost, dann welche Richtung? Nordwest. Dann Süd, Ost-West und Süd-Ost. Südwest. Nordwest. Dann nach oben und dann nach unten. In Pali ist es viel leichter, indem man sagt nur Anudisa, Nebenrichtung. Das heißt, östliche Nebenrichtung, westliche Nebenrichtung, dann südliche Nebenrichtung und nördliche Nebenrichtung. Und dann nach oben, Uda, und nach unten. So, dann Sie haben 10 Richtungen, 12 Objekte, die alle Wesen enthalten. Und die 4 Wünsche. So übt man Strahlung von Metta an alle Wesen in allen Richtungen. So, dann wir haben gelernt und jetzt verdauen, machen wir Meditation. Und Abend, ich gebe Ihnen ein bisschen Hinweisungen, wie man es mit Karuna, Mudita und Upekkha verbindet. Und das ist eigentlich selber Prozess, nur man fängt an, nicht mit sich selbst. Wir lernen Abend. Okay, dann machen wir Meditation, ruhen wir uns aus in Meditation. Zu viel Information ohne Verdauung, was verursacht Durchfall. Ja? Pugala, das war Individuum, hast du gesagt. Ein Pugala heißt Person. Person oder Individuum. Kannst du das nochmal erklären, genauer? Also ja, Pugala, es gibt in Buddhismus zum Beispiel Pugalavadin, die Vatsiputriyas und so, die haben geglaubt, sie glauben nicht an Ich, aber glauben an Individuum. Und Individuum und 5 Aggregate ist nicht dasselbe, aber nicht auch anderes. Aber sie glauben an Individuum, in dem es muss da eine Kontinuität sein. Diese Kontinuität von den Wesen heißt Pugala. Also indem sie Buddhisten waren, sie hatten natürlich nicht an Ich geglaubt, aber sie glaubten an Pugala. Aber die meisten Buddhisten haben das nicht akzeptiert. Nicht mal Pugala darf man nicht im Buddhismus glauben, echte Objekt ist. Pugala kann man einfach Pudgala als Individuum, individuelle Existenz. Ja, weil ja dann später kommt ja noch Mensch, deswegen hatte ich gefragt, wie der Unterschied ist. Pugala, die Ketzen, unsere Kunsang hat andere Pugala und wie heißt der, diese Husky, Japsang, andere Pudgala, deswegen. manche Pugalas gut zusammen, manche. Na gut, dann am besten meditieren wir. Dadurch werden wir diese wunderbare Methode absorbieren. Und nur das, was wir absorbiert haben, was wir zur Gewohnheit, das sind wir, das ist Pugala.